Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Und damit herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt, um uns in der kommenden Stunde zuzuhören. Der Mai rückt näher und für einige von uns ist das immer so eine Erinnerung daran, dass überall auf der Welt sich Menschen der mörderischen Logik von Profit und Ausbeutung widersetzen, dass sie sich verweigern, dass sie sabotieren, dass sie sich zusammenschließen, verhandeln und auch streiken. Und zwar gestern, heute und zu allen Zeiten. Und auch im streikmüden Deutschland gab es in letzter Zeit viele Streiks. Wir haben euch so einen ganz, ganz kleinen, winzigen Einblick gegeben in unsere Streikgespräche, die wir gemeinsam mit der FAU Dresden veröffentlicht haben. Habt ihr bestimmt schon gesehen, gehört. Auf der a-dresden.org-Seite findet ihr die auch, wenn das gerade so ein Reminder war, dass da noch so ein Tab offen war, den ihr euch noch anhören wolltet. Und für die, die sich jetzt fragen, oh, okay, warum redet ihr schon wieder über Streik? Wir hatten einfach Lust, nochmal ganz explizit Arbeitskampf, Arbeiterinnenbewegung und eben auch Streik aus einer anarchistischen Perspektive zu betrachten. Und zwar in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Und da stellt sich natürlich irgendwie die Frage, was macht denn eigentlich eine anarchistische Gewerkschaft aus? Also Gewerkschaft jetzt grundsätzlich ist ja eine Organisation, die sich für die Interessen der Arbeitnehmerinnen einsetzt, beispielsweise bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne oder ja generell mehr Arbeitnehmerinnenrechte. Und das Besondere an anarchistischen Gewerkschaften ist, ja, sind vielleicht so 5 Punkte, die wir euch kurz zum Anfang mitgeben wollen, damit ihr das so ein bisschen im Hinterkopf haben könnt für die kommende Sendung. Der erste Punkt ist, dass anarchistische Gewerkschaften hierarchische Strukturen ablehnen und damit eben auch autoritäre Entscheidungsprozesse. Kurz gesagt, sie sind basisdemokratisch organisiert und streben nach einer gleichberechtigten Zusammenarbeit aller Menschen, die da organisiert sind. Basisdemokratisch bedeutet, dass die Entscheidungen bei anarchistischen Gewerkschaften von unten nach oben getroffen werden. Das heißt also, die Basis, die beispielsweise Vollversammlung, bestimmt die Strategien und Taktiken der Gewerkschaft. Und das ist eben ein ganz wichtiger Unterschied zu anderen Gewerkschaften, bei denen Entscheidungen oft von der Führungsspitze, also von oben nach unten getroffen werden. Auch eine wichtige Besonderheit ist die direkte Aktion. Anarchistische Gewerkschaften setzen eben oft auf die direkte Aktion, wie zum Beispiel Streiks und Boykotte, um Druck auf Arbeitgeberinnen auszuüben und ja eben nicht erst lange zu verhandeln, sondern so ganz direkt für die Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen zu erzielen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist internationale Solidarität. Einerseits fördern anarchistische Gewerkschaften die Solidarität zwischen den einzelnen Arbeiterinnen und unterstützen sich auch gegenseitig in ihren Kämpfen und eben auch über die eigene Ländergrenze hinaus. Und ein 5. und letzter Punkt, der uns eingefallen ist, vielleicht fallen euch noch mehr Punkte ein, das war das, was wir jetzt zusammenbekommen haben, war die politische Aktion. Also anarchistische Gewerkschaften beteiligen sich oft eben auch an weiteren politischen Aktionen und Proteste, um über den spezifischen Arbeitskampf hinaus auf soziale Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und sich eben für eine radikale soziale Veränderung einzusetzen. Und diese Unterschiede machen anarchistische Gewerkschaften zu einzigartigen Organisationen, die sich für demokratische und gerechtere Arbeitsverhältnisse einsetzen und in der eben die Rechte und Bedürfnisse der Arbeiterinnen im Mittelpunkt stehen. Musik. Das war eine Piano-Version des Lieds Which Side Are You On, was durch Peter Seeger sehr bekannt wurde und was von der Frau eines Gewerkschafters im Jahr 1931 geschrieben wurde, nachdem also Banditen-Thugs in ihre Wohnung eingebrochen sind und sie eben terrorisiert haben, weil ihr Mann so aktiv in der Union war. Und der Name dieser Person, die das Lied geschrieben hat, war Florence Reese. Und ja, ist einfach durch die Zeiten ein wichtiges Lied für die Arbeiterinnenbewegung geworden. Und wenn wir jetzt schon bei so historischen Daten und Zahlen sind, ist es der Moment, wo du uns erzählen kannst, was du rausgefunden hast über die Geschichte der anarchistischen Streik- und Arbeiterinnenbewegung. Ja, danke, Nora, für die fabelhafte Überleitung. Zur Einordnung habe ich nämlich einen kurzen Beitrag über die Historie der anarchistischen und antiautoritären Streikbewegung verfasst. Und wir starten zuerst in Europa im ausgehenden 19. Jahrhundert und blicken ebenfalls auf einzelne Beispiele in Nord- und Südamerika sowie auch in Asien. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber einer der ersten dokumentierten Streiks war ein Sitzstreik im antiken Ägypten und zwar im Jahre 1159 vor Christus. Ihr seht, es ist sehr, sehr, sehr, sehr lange her. Die Menschheitsgeschichte ist ebenso eine Streikgeschichte, denn die ArbeiterInnen legten ihre Arbeit nieder, da die Lohnauszahlungen in Form von Lebensmitteln ausblieben. Das fand ich doch mal sehr interessant. Streiks sind wichtige und nötige Kämpfe, die sich weltweit im Laufe der menschlichen Geschichte durchgesetzt haben, bis in die heutige Zeit hinein. Mit dem Erstarken des Kapitalismus im ausgehenden 19. Jahrhundert und den eingehenden prekären Verhältnissen des Proletariats kommt es dazu, dass sich die arbeitende Klasse in Gewerkschaften organisiert. Eine anarchistische Praktik ist der Syndikalismus, der zum Streik, Boykott und Sabotage aufruft. Doch es geht nicht nur um eine revolutionäre Praxis einer klassenlosen und antiautoritären Gesellschaft, der Schaffung eines solidarischen Miteinanders. Es werden ebenso Ismen wie zum Beispiel Rassismus, Imperialismus, Ableismus und die Klimakrise mitgedacht. In den 1890er Jahren bildeten sich zum Beispiel in Frankreich die sogenannte Bourse du Travail-Bewegung, die für die Schaffung von Gewerkschaftszusammenschlüssen eintrat und sich für die Selbstverwaltung der ArbeiterInnenklasse einsetzte. Es waren sogenannte Arbeitsbörsen und die waren zusätzlich mit Bibliotheken ausgestattet, sodass auch eine bildungspolitische Teilhabe der arbeitenden Klasse gesichert war. Eine bedeutende Schrift war die Broschüre »De la Révolution par la Grève Générale« über die Revolution durch den Generalstreik von Artis, Briand und Fernand Pelletier. Auch der Versuch, eine Kommune 1871 in Paris aufzubauen, ist ein zentraler Meilenstein. Wichtige Gedenkerinnen wie Louise Michel haben unter anderem für die Verbesserung der Lebensbedingungen gekämpft. Feministische Bestrebungen, ein Recht auf Arbeit und gleichen Lohn samt die Gleichstellung ehelicher und nicht-ehelicher Kinder konnten innerhalb der Kommune durchgesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Einfluss war auch der russische Revolutionär Michail Bakunin, der eine antiautoritäre und basisdemokratische Organisation der Gesellschaft forderte. Seine Ideen wurden vielen späteren Syndikatisten aufgegriffen. Und sie waren maßgebend für die anarchistische BäuerInnen- und PartisanInnen-Bewegung innerhalb des Bürgerkrieges von 1917 bis 1922 auf dem heutigen Gebiet der Ukraine. Die anarchistische ArbeiterInnenbewegung hat in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Ausprägungen gehabt. Ein weiteres nennenswertes Beispiel ist die Spanische Revolution von 1936 bis 1939, in denen anarchistische Milizen gegen die faschistischen Truppen kämpften und zeitweise große Teile Spaniens, wie zum Beispiel Katalonien, kontrollierten. In diesen Jahren wurden landwirtschaftliche Flächen und Fabriken unter die Kontrolle der ArbeiterInnen gebracht und direkt von ihnen verwaltet. Eine der zentralen Figuren in diesem Kampf war die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Unter der Herrschaft des Diktators Francisco Franco wurden dann die zahlreichen Anarchistinnen, die damals tätig waren, verfolgt und ermordet. 1922 ist auch nochmal ein wichtiges Datum, denn dort wurde in Berlin die IAA, die Internationale ArbeiterInnen-Assoziation, gegründet. Aus 10 Ländern haben sich ArbeiterInnen zusammengeschlossen, um sich von marxistisch geprägten Gewerkschaften abzugrenzen. Und selbst bis heute ist die IAA aktiv. Die Blütezeit des Syndikalismus war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Vor allem in Frankreich, Spanien und in Italien waren starke syndikalistische Gewerkschaften entstanden, die für eine revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft kämpften. Aber nicht nur in Europa fruchteten die Ideen des Syndikalismus und der antiautoritären Bewegungen. Asien weist zum Beispiel eine lange Tradition des Syndikalismus auf. Erste moderne Anzeichen findet man in Japan um 1905 bis ca. 1918, der sogenannten Ära der Volksunruhen. Diese Epoche war geprägt von Aufständen. Zum Beispiel kam es im Jahre 1918 zu den Rice Riots. Auslöser für diese Aufstände waren die täglich steigenden Reispreise, die Spekulation und das Horten des Grundnahrungsmittels durch einige Händler, die versuchten, aus der Inflation großmöglichen Gewinn zu schlagen. Einer der bis heutigen bekannten Streiks ist auch der Haymarket Riot, der vom 1. Mai 1886 bis zum 4. Mai 1886 in Chicago stattfand. Eine der zentralen Forderungen war die Einführung eines 8-Stunden-Arbeitstages anstatt der herkömmlichen 12. Die Anarchistin Lucy Pearson beschrieb ausführlich die vorausgehenden Kämpfe in Chicago und war auch ein aktiver Part bei den Demonstrationen. Ebenso führen indigene Völker auf der ganzen Welt eine lange Geschichte des Kampfes für ihre Rechte und Anerkennung als eigenständige Gemeinschaft. In zahlreichen Fällen haben indigene Völker Streiks als auch aufständische Proteste zur Erreichung ihrer Ziele eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung, EZLN, in Mexiko. Die EZLN wurde 1983 gegründet und besteht hauptsächlich aus Maya-indigenen Bundesstaat Chiapas. Die EZLN setzt auch auf eine Kombination aus Syndikalismus und indigenen Traditionen, um ihre Autonomie und Souveränität zu verteidigen. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge produziert, und zwar die Novemberfolge 2021. Hört doch noch mal rein, wenn ihr da ein paar Informationen dazu haben möchtet. Sie unterstützten auch unter anderem die Streikbewegung der Kaffeebäuerinnen in Kolumbien im Jahre 2013. Ein weiteres Beispiel ist auch die Mapuche-Bewegung in Chile und Argentinien. In den letzten Jahren haben die Mapuche eine starke syndikalistische Bewegung aufgebaut, die sich auf die Verteidigung ihres Territoriums und ihrer Kultur konzentriert. Die vielfältigen anarchistischen ArbeiterInnenbewegungen haben bis heute von ihrer Relevanz nichts verloren. Es bedarf immer noch einer radikalen Veränderung der Gesellschaftsstrukturen. Ein Beispiel hierfür ist die anhaltende Rojava-Revolution in Kurdistan. Wenn wir heutzutage blicken, ob egal in Peru, Frankreich, Myanmar, Iran, es finden weltweit zahlreiche Streiks und Proteste statt. Es zeigt auf, dass die Graswurzel nicht aufzuhalten ist und wir natürlich die Kämpfe weiter kämpfen müssen. Es braucht natürlich auch die Solidarität von Nichtbetroffenen. Ich hoffe, dass sich das in den Laufe der nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten ja zu etwas Selbstverständlichen wird und irgendwann wir von dieser Zeit in unseren historischen Büchern als positiven Ausgang berichten können. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués. el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Fuerza del pueblo, cuidado, cuidadito. Se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, acoremos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lo juro que se acabó. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder, y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP, y que viva el FRAP, ¡viva! Que vivan las FARC, que vivan las FARC, ¡viva! Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La guaracha se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Streik und Arbeitskampf werden bei uns häufig mit Gewerkschaften zusammengedacht. Aber ist das wirklich eine sinnvolle Organisierungsform? Also sinnvoll insofern, kann man mit Reformen und Verhandlungen wirklich Befreiung von der kapitalistischen Unterdrückung erlangen? Die Gewerkschaften haben die Hauptaufgabe, ArbeitnehmerInnen in ihren Interessen zu vertreten. Das beinhaltet zum Beispiel Verhandlungen zu Lohn und Urlaubstagen und solchen Dingen und zu führen und natürlich auch zu beraten und oder auch zum Streik aufzurufen und diesen zu organisieren. Nur bestimmte Gruppen von ArbeitnehmerInnen verfügen jedoch überhaupt über eine gewerkschaftliche Vertretung. Und die Mitgliedschaft ist an Bedingungen geknüpft, natürlich, wie zum Beispiel Nationalität und solche Dinge. Aber somit werden auch ein Teil der Gesellschaft davon ausgeschlossen. Und Unterdrückung wird nur da bekämpft, wo sie die Lohnarbeit und die Gewerkschaftsmitglieder direkt betrifft. Den Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftlichen Unterdrückungsformen, mit kapitalistischer Ausbeutung, finden bei Gewerkschaften kaum Beachtung oder überhaupt Bekämpfung. Weil was Gewerkschaften meistens nicht tun, ist, das kapitalistische Arbeits- und Wirtschaftssystem zu hinterfragen und anzugreifen. Sie sind ja selber Teil davon. Ich will gar nicht kleinreden, dass Gewerkschaften Verbesserungen erstritten haben. Und in diesem System ist eine gewerkschaftliche Vertretung oft notwendig, um ja nicht vollkommen unter die Räder von so einer Unterdrückungsmaschine zu kommen. Die anarchistische Kritik an Gewerkschaften bedeutet ja nicht, dass wir gegen die Organisierung von ArbeiterInnen sind. Im Gegenteil. Organisation von ArbeiterInnen und ihre Solidarität untereinander sind ganz grundlegend wichtig für umfangreiche Veränderungen. Sie sind sozusagen so eine Art Grundpfeiler von Veränderungen. aber diese Organisation muss auf Basis der direkten Aktion und des Kampfes gegen das System erfolgen und nicht auf Verhandlungen mit ArbeitgeberInnen oder und der sogar der Regierung, auf die man sich sowieso nicht verlassen kann. Am Ende ja, rechtfertigen und erhalten ausgehandelte Veränderungen nur die kapitalistische Ausbeutung von Menschen. Beispiel ist jetzt aktuell zum Beispiel die Post. Bei der Urabstimmung zum unbefristeten Streik der Post haben 85,9% dafür gestimmt. 85,9. Und trotzdem hat Verdi sich nach der Bekanntgabe dieses Abstimmungsergebnisses zu Verhandlungen bereit erklärt. Erstritten wurden kurz gefasst Inflationsausgleich und Lohnerhöhungen ab 2024. Und denen haben dann natürlich 61% der Mitglieder auch zugestimmt. Jetzt müsste man an der Stelle natürlich die Ergebnisse genauerer Analyse und Kritik unterziehen, das hier den Rahmen sicherlich sprengt. Aber klar ist, kann man sagen, dass nicht verhandelt wurde, die seit Jahren kritisierten schlechten Arbeitsbedingungen oder furchtbare Unternehmenspraktiken wie zum Beispiel die ausbeuterische Beschäftigung von Subunternehmen und Subunternehmen. Also geht alles weiter wie bisher. Also lässt Mensch sich für seine eigene Ausbeutung wieder mal bezahlen und kaufen. Ja, ein weiteres Beispiel sind die sich wiederholenden Streiks in Kitas, in denen es ja auch um Bezahlung geht. Es ist verständlich, dass es da um Bezahlung geht, weil natürlich Fürsorge und Bildung und Ähnliches seit jeher schlecht bezahlt wird. Aber das ist immer der gleiche Ablauf. Sie sind dann wieder ruhig gestellt und einige Jahre später wiederholt sich das Ganze. Auch hier wird kein politischer Druck in dem Sinne erzeugt oder grundsätzlich an Mangel und schlechten Bedingungen gearbeitet oder dagegen gewirkt. Mensch bekommt den Eindruck, dass Verbesserung im eigenen Leben möglich ist. Kleine Verbesserungen zwar, aber sie sind möglich. Und dann verliert man schnell das Gesamtbild aus den Augen. Es existiert ein kapitalistisches Wirtschaftssystem mit Eigentums- und Tauschlogik. Und solange das so ist, ist jede erstrittene bloße Reformierung der Arbeitsbezahlung ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sicherlich eine mögliche Verbesserung der Umstände und andererseits eine Beruhigung revolutionärer Bestrebungen und damit auch eine Blockade umfangreicher Veränderungen. Interessenvertretung bedeutet auch immer eine Abgabe der eigenen Stimme und des eigenen Aktionspotenzials. Gewerkschaften sind somit immer eine Hilfe zum Arbeitskampf und gleichzeitig auch eine Hilfe, sich im Kapitalismus bequemer einzurichten und damit umfangreiche freiheitliche Bestrebungen Energie zu nehmen. Wir dürfen uns nicht mit den kleinen Kuchenstücken zufrieden geben. Für die ganze Bäckerei braucht es Kampf. Selbstorganisierten, solidarischen, intersektionalen und klassenübergreifenden Kampf. Es braucht eine radikale Veränderung der Arbeitsbeziehungen. Und es braucht ganz dringend direkte Aktion. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Hello and welcome to the Working Class History Podcast. History isn't made by the actions of a few rich and powerful individuals, like so much of the history we learn in school. It's made by the combined everyday actions of hundreds of millions of us. Women, youth, people of colour, migrants, indigenous people, LGBTQ people, disabled people, workers, the unemployed, housewives, us, the working class. It's our struggles which have shaped our world, and any improvement in our conditions has been won by years of often violent conflict and sacrifice. This podcast is about these struggles, the people who fought them, and who continue to do so today. For more information about the Working Class History Project, check out our website at workingclasshistory.com. We're also all over social media, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, YouTube, etc. Links to all that through our website. So far, we've been able to interview some really interesting people about some important events, and so we hope that you enjoy listening. Und wir sind zurück im Coloradio-Studio beim Thema anarchistische Perspektiven auf Arbeitskampf und Streik. Wir haben gerade einen kleinen Einspieler gehört von dem wundervollen und großartigen Working Class History Podcast Project, was wir all unseren Hörerinnen wärmstens ans Herz legen möchten. Raya hat uns gerade so eine Gewerkschaftskritik aus anarchistischer Perspektive erzählt und da wollen wir jetzt gleich anknüpfen mit einem Interview, was wir vor ein paar Tagen mit zwei Menschen der FAU Dresden geführt haben. Die FAU Dresden, das heißt Freie Arbeiterinnenunion, ist eine anarchistische Basisgewerkschaft. Viel Spaß mit dem Interview. Ich sitze hier mit Wolf und Anja von der FAU Dresden. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Gleich zu Beginn die Gretchenfrage. Was ist denn die FAU? Die FAU Dresden ist eine lokale, basisdemokratische und antikapitalistische Gewerkschaft. Das ist ja schon mal ein ganz griffiger Satz. Was bedeutet das denn in der Praxis? Bedeutet in der Praxis, dass wir uns selbst organisieren, dass wir eine Basisgewerkschaft sind, dass wir uns selbst vertreten und uns nicht durch Repräsentantinnen vertreten lassen, wie in anderen Gewerkschaften, dass wir uns gegenseitig unterstützen in unseren Arbeitskämpfen und dass wir auf der Bundesebene nochmal föderal organisiert sind. Das heißt, es gibt verschiedene lokale Syndikate in verschiedenen Städten in Deutschland, die miteinander föderiert. Genau, und vielleicht um das antikapitalistisch nochmal zu erklären, also wir unternehmen den Versuch, den alltäglichen Kampf um bessere Lebensverhältnisse irgendwie zu verbinden mit so einer Vision von Gesellschaft, die irgendwie weitergeht und die über die aktuelle Wirtschaftsweise hinausweist. Also da sozusagen auch ein gemeinsames Rumspinnen, Konzeptieren und auf den Weg machen zu organisieren hin zu einer postkapitalistischen Gesellschaft. Genau, und das bedeutet für uns auch, dass wir uns nicht nur mit Lohnarbeit beschäftigen oder nicht nur mit, sagen wir mal, fest angestellten Menschen in Betrieben, sondern dass wir auch Arbeitslose unterstützen bzw. organisieren, dass SchülerInnen, Auszubildende. Solo-Selbstständige. Genau, dass wir uns auch mit unbezahlter Arbeit auseinandersetzen, mit der sogenannten Reproduktionsarbeit oder Sorgearbeit und so weiter. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Arbeitnehmerin Trouble habe mit meinem Betrieb und ich komme zu euch. Wie geht's dann weiter? Also ich stelle mir vor, dass dann vielleicht nicht noch viel mehr Menschen in meinem Betrieb in der FAU organisiert sind. Wie geht ihr damit um? Also wie könnt ihr effektiv mich in so einer Situation unterstützen? Okay, also wenn du Probleme im Betrieb hast, dann würdest du wahrscheinlich zuerst in unsere gewerkschaftliche Beratung kommen. Wir würden dich beraten und das würde so aussehen, dass wir dir erstmal ganz viele Fragen stellen, nämlich was ist das für ein Betrieb, was ist dein Problem, was möchtest du eigentlich erreichen, wie stehen auch deine Kolleginnen hinter dir zum Beispiel oder hast du mit denen überhaupt schon mal geredet, wie groß ist dieser Betrieb und dann versuchen wir gemeinsam herauszufinden, was wir erreichen können, was auch nicht. Ja, und das hat dann immer zwei Pfeiler, um da vielleicht einzuhaken. Genau. Das eine ist meistens, wir schauen uns erstmal die juristische Situation an. Da haben wir natürlich auch Anwältinnen, da haben wir vor allen Dingen auch ein bundesweites Netzwerk von Leuten mit viel Expertise. Und dann der Pfeiler, den wir aber lieber bespielen, ist sozusagen eigentlich, was sind die sozialen Möglichkeiten zu agieren? Wie kannst du auf deine Kollegin vielleicht zugehen? Wie könnt ihr gemeinsam was machen? Also das ist immer das, was uns dann am liebsten ist, diese kollektiven Momente eben auch vorzuzeichnen und gemeinsam zu entwerfen und Leuten da auch Mut zu machen, sich daran zu versuchen. Ihr macht das alles ehrenamtlich, oder? Ja. Aus Prinzip. Wir sagen, okay, wir wollen halt Leute sein, die im Arbeitsprozess stecken. Also irgendwie ist ja zum Beispiel in meinem Kopf, die jetzt nicht super viel drinsteckt in dem Thema, ist Arbeitskampf oft mit dem Wort Streik verbunden. Und wenn ich euch gerade richtig gehört habe, passieren ja aber davor schon ganz viele Schritte oder es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten des Arbeitskampfes. Was sind da so eure Erfahrungen in eurer Praxis? Mit was haben Menschen Erfolg und mit was vielleicht auch weniger? Naja, an ganz vielen Stellen geht es ja erstmal darum, auch tatsächlich ein ganz akutes Problem aus der Welt zu schaffen, um Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, dann nochmal vielleicht tiefer darüber nachzudenken, was sie wollen, wie sie arbeiten wollen, was sie vielleicht an diesem Betrieb auch verändern wollen. In ganz vielen Fällen schreiben wir irgendwie oft nur eine ein bisschen drohende E-Mail an den Arbeitgeber oder wie auch immer, ne? Und oft reicht das schon. Und im nächsten Schritt wäre dann sozusagen zu überlegen, ja genau, was kannst du eigentlich verändern? Und auch da gibt es sozusagen so Schritte vorher, wie zum Beispiel ein Betretungsrecht für die Gewerkschaft in dem Betrieb erreichen oder Kolleginnen einfach zusammenzubringen, indem man einen Termin anberaubt, wo man sich mal locker im Park trifft oder mit den Leuten überhaupt spricht oder die Leute zusammenbringt, irgendwelche Kommunikationskanäle aufzubauen, über die Leute miteinander kommunizieren können und so weiter. Genau, und ich würde sagen, also es gibt natürlich irgendwie auch diese Situation, wo relativ spontan gestreikt wird, auch von Leuten, die sich noch nicht so lange kennen unter Umständen. Also da gab es ja auch ein paar prominente Beispiele, gerade den LKW-Streik in Grevenhausen, der geht gerade irgendwie über die sozialen Medien, oder Gorillas war relativ zeitnah organisiert, wie sie auch selber immer wieder betonen. Aber im Regelfall entstehen Arbeitskämpfe aus viel, viel vorangegangener Beziehungsarbeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch sozusagen in unserem Blickwinkel eine Besonderheit, wie viel Augenmerk wir darauf legen, dass wir halt sagen, okay, wir sind halt kein Apparat, der irgendwie Leute verwaltet, sondern wir sehen uns als eine Gewerkschaft auf Augenhöhe zwischen ArbeiterInnen, die sich gegenseitig helfen wollen und die sich die Tools an die Hand geben, gegenseitig Vertrauen aufzubauen, Beziehungsarbeit zu leisten, damit Mensch eben auch bereit ist, gemeinsame Risiken einzugehen. Ich glaube, das ist aber oft der unsichtbare Teil. Und dann kommen auch oft Leute und sagen, hey, wir haben jetzt hier eine tolle Kampagne und machen jetzt diesen Streikaufruf und wundern sich, dass das nicht läuft. Aber die Grundlage ist halt eben meistens ein paar Jahre Beziehungsarbeit miteinander. Was hattet ihr denn in letzter Zeit für Arbeitskämpfe? Wir haben in letzter Zeit auf jeden Fall verschiedene GenossInnen, die mittlerweile ehemals bei Flink angestellt waren, vertreten, die zuerst sozusagen auf Probleme in dem Unternehmen aufmerksam geworden sind, sich an uns gewandt haben, dann auch Mitglied geworden sind. Wir haben sie unterstützt, teilweise auch mit kleinen Darlehen, wenn damit in der Lohn nicht kam und so weiter. Dann gab es ja verschiedene Runden, in denen wir irgendwelche Mails an Flink geschrieben haben, dass dies und jenes nicht geht. Und manchmal gab es dann sozusagen eine Reaktion und das Problem wurde gelöst. Und am Ende wurden aber, glaube ich, alle unsere Mitglieder gekündigt, die in dem Betrieb waren. Und dann haben wir Kündigungsschutzklagen eingereicht, gemeinsam mit ihnen. Und in diesen sogenannten Güteverhandlungen, was sozusagen eine Ebene unterhalb vom Prozess ist, auch Erfolge erzielt. Was ist da so euer Einblick? Sind die Leute, mit denen ihr zu tun habt, auch so kampfeswillig oder gibt es da eigentlich eher so eine Resignation? Ich würde vor allem sagen, es gibt relativ wenig Erfahrung in der ArbeiterInnenschaft und relativ unklare Bilder. Also was uns zum Beispiel immer wieder begegnet in der Beratung ist, dass Leute ankommen mit fast egal welchem Problem und sie sagen erstmal, wir wollen Betriebsrat gründen. Wo die meisten Leute sozusagen, Betriebsrat ist historisch gesehen ja ein Instrument gewesen, um eigentlich die radikale ArbeiterInnenbewegung wieder so ein bisschen einzufangen und ist sozusagen per Gesetz eigentlich so ein unparteiisches Organ, was zwischen Kapital- und ArbeiterInnenseite vermitteln soll. Und darf auch ganz viele Sachen einfach nicht. Und daran merkt man das immer so ein bisschen. Das ist halt oft das Einzige, was die Leute so ein bisschen gehört haben. Genau, und allgemein, wenn man sich so einen Ländervergleich anschaut, Deutschland hat mit die wenigsten Streiktage, die wenigsten ArbeiterInnen in Deutschland, auch die Gewerkschaftsmitglieder haben mal gestreikt oder mehr als einen Warnstreik gemacht. Und das sind natürlich sehr andere Voraussetzungen als jetzt zum Beispiel in Frankreich oder Spanien, wo dieses Erfahrungswissen einfach viel breiter gesät ist. Und ich glaube, das merken wir schon immer wieder, dass Mensch da sehr bei Null anfängt. Und ansonsten ist Deutschland so im europäischen Vergleich in den Reallöhnen gar nicht mal so gut, wie Mensch denken könnte. Oft ein Vorreiter von prekären Beschäftigungsbedingungen. Also neben den Niederlanden war Deutschland so ein Land, wo das sehr schnell voranging mit der ganzen Scheinselbstständigkeit und Soloselbstständigkeit. Und so, und das ist dann aber auch sozusagen das Spannende an unserer Art der Organisierung, dass wir mit anderen Gewerkschaften in Europa auch regelmäßig reden und solche Trends auch so ein bisschen erkennen können und uns dann Dinge auch oft nicht unvorbereitet treffen, weil wir schon wissen, okay, in einem Land wird gerade dieses oder jenes Ausbeutungsmodell en vogue. Mal gucken, wann das nach Deutschland rüberschwappt. Ja, spannend. Wir haben gerade schon von euch gehört, dass ihr in eurer Organisierungsform anders funktioniert als die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund. Was sind denn noch Unterschiede? Insgesamt diese emotionale Ebene ist, glaube ich, bei den großen Zentralgewerkschaften kommt die ziemlich kurz. Also ich will nicht sagen, dass es das nicht auch gibt, aber ich glaube, bei uns gibt es die in ein bisschen größerer Dichte. Da gehst du halt nicht nur mit deinem Anwalt irgendwie vor das Arbeitsgericht, sondern da steht halt die ganze Crew irgendwie, wenn du rauskommst, mit Kuchen und Kaffee und Sekt bereit. Und Mensch zelebriert sowas einfach gemeinsam. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Genau, und die ganze Zeit passiert sozusagen auch dieser emotionale Support, wie, okay, was macht denn dieser Arbeitskampf gerade mit dir? Keine Ahnung, brauchst du Geld? Wie geht's dir gerade und so weiter? Ne? Und können wir dich irgendwie unterstützen? Ich glaube, noch ein Unterschied, ich immer wieder wahrnehme, Kontakt halt auch über den deutschen Tellerrand hin. Zum Beispiel touren der FAU viel auch die Streiken in Myanmar und die Untergrundbewegung in Myanmar gegen die Militärdiktatur und so. Oder hatten wir vor, jetzt über Corona hat Streiks Myanmar, Kambodscha, Bangladesch, wo du halt auch schnell mal irgendwie als Dresdner Gewerkschaft in irgendeiner Telco sitzt mit Leuten am anderen Ende der Welt in viel krasseren Arbeitsbedingungen und viel härteren Arbeitskämpfen. Und das ist sehr emotional und das erdet aber auch im Verhältnis zur eigenen politischen Arbeit. Wo findet Mensch denn eure Beratung oder wo können sich unsere Hörerinnen weiter informieren über eure Gewerkschaft? Also unsere Beratung findet alle 2 Wochen statt und die Termine findet ihr auf dd.fau.org. Du wolltest noch ein Abschlusswort sagen? Ja, es schließt so ein bisschen an dieses Thema an, was wir vorhin hatten, mit wie wichtig es eigentlich ist, dieses Vertrauen zu schaffen, weil letztlich ja Streik bedeutet, ich muss mich auf die anderen verlassen können. Und in dem Moment, wo jemand sagt, so jetzt passiert ist, müssen alle mitmachen, weil ansonsten diejenigen, die es tun, mit Konsequenzen zu rechnen haben. Beziehungsweise letztlich haben immer alle mit Konsequenzen zu rechnen, wenn sie streiken, weil es ist ja letztlich so eine Art Aggression gegen den Arbeitgeber. Aber wenn viele streiken, dann sind diese Konsequenzen möglicherweise geringer oder können von vielen tragen. Danke für das Schlusswort und danke für eure Zeit. Ja, danke. Ciao. La rabia sube y el miedo baja. Con las compas en la marcha, una sola voz se alza y avanzan mujeres con carácter admirable. Con trauma de por vida que hoy nos hacen formidable. Gritamos verdades al aire para recordarle que somos imparables y que la revolución será feminista. Compromisos debajo la lengua, quemamos aquello que tanto hizo daño. Nos unimos y en casa abortamos el embarazo no deseado. Cuatro misos debajo la lengua, quemamos aquello que tanto hizo daño. Nos unimos y no nos soltamos, ni piensen que pueden callarnos. Del fuego saltaron las brasas, quemaron aquello que tanto hizo daño. La Willkommen zurück im Coloradio-Studio. Wir nähern uns dem letzten Teil unserer Sendung, in dem wir nochmal ins Nachbarland blicken wollen und mit Lisa über die Proteste und Streiks in Frankreich sprechen möchten. Viel Freude bei dem Interview. Wir werden leider nicht das ganze Interview spielen können, weil unsere Stunde dann schon wieder bald um ist. Ihr könnt es aber wie gewohnt auf freie-radios.org nachhören. Nee, net, Entschuldigung, freie-radios.net. Genauso das Interview mit der FAU, dessen Schlussworte ich gerade abgeschnitten habe. Das gibt es dann auch nochmal in voller Schönheit. Viel Spaß beim Hören. Ich bin Lisa, ich wohne gerade in Frankreich und war bei den Sozialberatungen dabei, habe bei der Demos teilgenommen und bin jetzt nicht mehr in Gewerkschaft drin, war da mal bei Südmitglied drin, aber ich konnte eine unterschiedliche Perspektive kriegen die letzten Monate, weil ich dann aufs Land und in Paris, also große Stadt war. Und also du warst, als du noch angestellt warst in der Gewerkschaft? Ich war dann damals angestellt in einer Schule gearbeitet und konnte dann in Gewerkschaft Mitglied sein. Und das war, Süd ist ein für Schule, also für Lehrerinnen und Leute, die innerhalb der Schule arbeiten, ziemlich stark. Das ist die, die auch am meisten mit Anarchisten und Autonome auch solidarisch sich zeigen. und die ziemlich radikale Forderungen auch haben innerhalb der Spektrum von CGT und CFDT. Jetzt chronologisch, was so ein bisschen so passiert ist, ist halt vom Januar bis März ist eine ziemlich große gewerkschaftliche, regelmäßiger Demos. Entweder Dienstag oder Donnerstag gab es Demos, vielleicht jeder Woche oder jede zweite Woche. Und von der Gewerkschaft dann aufgerufen, was ziemlich neu oder halt seit lange nicht passiert ist, ist halt die gesamte Gewerkschaften waren so einig, sich zusammen gegen die Reform zu setzen. Und das war jetzt bis März. Parallel dazu gab es im Parlament immer so eine Opposition von der UPS, also von dieser linke Gruppierung, Opposition geführt haben. Und die Regierung hatte dann ziemlich Angst, dass die Reform im Parlament nicht gewählt wurde. Das heißt, im 16. März haben sie 49.3, also Artikel 49.3, aufgerufen. Es wurde nicht von dem Parlament gewählt und von der Regierung, also direkt gesetzt, also aufgerufen. Und ab dann gab es dann eher so eine demokratische Krise sozusagen. Und jeden Abend Sponti auf der Straße. Da gab es diese Bilder, so ein bisschen Aufstand, Stimmung mit Feuer und so weiter und so fort. In Paris, aber auch in anderen Städten in ganz Frankreich. Heute ist immer noch Streik, jetzt gerade. Heute sind Demos. Jetzt, es gibt schon ein bisschen, schon weniger Luft, würde ich mal sagen. Die Streik und genau, es gibt so Hafen, blockiert sind. Benzin ist immer noch schwer. Es gibt schon ein bisschen die Transporte, die Züge, was alles mit genau Mobilität zu tun hat. Und Müll, also sind da ein bisschen so ein Kern der Streik. Und damit kann die Bewegung Druck haben. Aber es gibt, glaube ich, ein bisschen weniger Leute, die streiken außerhalb. Also genau, Schulen, privat, in Unternehmen ein bisschen weniger, aber die Leute streiken tatsächlich seit 4 Monaten, also langsam wird es schwierig. Wie nimmst du das wahr, die Streiks oder die soziale Bewegung, wie ist die auf dem Land aufgestellt? Es gibt einige Städte, die auch ziemlich bekannt sind, um ziemlich gute Bewegungstraditionen zu haben, würde ich mal sagen. Also jetzt zum Beispiel Rennes und Nantes, die auch in der Nähe von damalige Satte waren. Also das heißt, sie hatten auch in der Nähe und so historisch eine Prägung von politischer Organisation. Und diese zwei Städte sind seit lang ziemlich gut organisiert und seit Wochen zum Beispiel blockieren die Leute den Ring außerhalb der Stadt. Es ist dann ziemlich große Blockade und Barrikaden gebaut auf der Straße. Die Schulen sind extrem, also führen auch Bewegung. Das heißt, es gibt so Städte, die dann auch mehr manchmal als Paris organisiert sind. Aber das ist auch immer weiter, weil sie dann historisch dann an Traditionen auch genau so haben. In Marseille gibt es die CGT zum Beispiel, ist ziemlich groß und blockieren die Raffinerie. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Jetzt in Le Havre und in Normandie gibt es auch diese Ölfabrik, was jetzt blockiert ist. Das heißt, es ist schon so ein bisschen so lokale Spezialität, würde ich mal sagen. Und es gab so Tage, so 7. März, 23. März, so einige Tage, wo extrem viele Menschen auf der Straße waren, selbst in kleinen Städten. Da haben die Leute stolz gesagt, dass es historisch war und es stimmt schon, es gab extrem viele Menschen. In Cherbourg in Normandie, wo eine Stadt mit 40.000 Menschen, also innerhalb der kleinen Stadt, gab es schon 21.000 Menschen auf der Straße. Das heißt, sie kommen auch aufs Land und drumherum, aber das ist schon extrem groß. Und in einigen Städten gab es auch Spontis, Straßburg, Lyon, Bordeaux, gab es auch echt viel. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass so diese Streiks während Corona eigentlich eher so in diesem Rahmen der Verbesserung im Arbeitsumfeld liegen. Und würdest du sagen, dass es jetzt gerade eine größere Perspektive gibt, also die mehr Freiheit und ja, so andere gesellschaftliche Perspektiven noch mit einschließt? Ich glaube leider nein. Also es ist ein bisschen ein bisschen negativ und nicht so richtig optimistisch, aber ich glaube, die Prägung ist immer noch, also diese Rentenreform, was auch für mich, also das auch wichtig ist. Echt viele, viele Leute waren tatsächlich auf der Straße, die damals nicht waren, um diese, wir werden nicht mehr und weiter arbeiten als 62 Jahren. Und das war schon ziemlich, ja, es war schon ziemlich groß und ich glaube, tatsächlich, die Leute sind da, um also Arbeitsbedingungen und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern und so, aber auch, weil es geht auch darum, ja, anderthalb mehr ja, Würde, würde ich mal sagen, dass die Regierung führt eine sehr liberale Politik und ich glaube, die Leute wissen und sehen das und deshalb ist halt nicht nur für die Arbeit, das stimmt schon, aber trotzdem die größte Wörter, was so auf diese Demos dann rauskommt, ist schon eher für die Arbeit. Ja, ist ja auch gut, das nicht so herbeizubeschönigen. Ich war tatsächlich sehr überwältigt von in den ersten Wochen im März von dem Ausmaß an Streiks. Also für dich war das wahrscheinlich sehr spürbar, dass der Müll sich gestapelt hat in den Straßen und ich habe von der Müllverbrennungsanlage und so verschiedenen Zulieferungen gehört, die alle bestreikt wurden. Und da habe ich mich gefragt, ob das so Business as usual ist in Frankreich oder ob das schon ein anderes Ausmaß hatte. Und daran anschließend vielleicht, ob es dann trotzdem jetzt auch nochmal eine andere Selbstermächtigung auch ist, das so zu spüren, dass so viele Menschen zusammen gestreikt haben. Was ist deine Perspektive darauf? Das stimmt schon. Also das war eigentlich ziemlich witzig und auch sehr nett, diese Müll auf der Straße, weil in Paris zum Beispiel, also ganz viele Touris dann in Paris als Stadt der Liebe und dann kommen da an und es gibt ein paar Müll auf der Straße. Also das klingt auch ein bisschen folklorisch, aber für uns war das dann ziemlich tolle Dinge, dass das passiert ist. Und es war einerseits unerwartet, es läuft immer noch bis jetzt, also es gibt immer noch Müllzentrum, ich weiß nicht, dann immer noch nicht geöffnet sind und immer noch blockiert. Und deshalb gibt es auch Müll, was man auch in der Straße verbrennen kann. Das war ziemlich praktisch, deshalb hat es auch so viel gebrannt überall. Und andererseits, es gab auch ziemlich viele Fotos und auch in der Straße, wo man auch gesehen hat, es war auch fast normal. Also die Leute haben auch damit gelebt und man ist auch in Frankreich geübt oder also gewöhnt, dass es gibt Sachen, die schief gehen. Also es gibt halt Müll, die auf die Straße brennen und die Leute gehen einfach in der Kneipe und trinken Bier nebenbei und die gucken das einfach an und es ist halt, oh ja, und sind nicht dagegen. Also ganz oft sind die Leute, oh wow, cool. Oder halt letzte Woche gab es, ich glaube so vor einer Woche tatsächlich, gab es dann tatsächlich Streik und Paris in so eine richtig große Straße, ganz ins Zentrum gibt es so ein Gymnasium zum Beispiel, die dann um 13 Uhr seit 7 Uhr morgen blockiert war. Also die Schülerinnen haben das blockieren in so einer riesigen Avenue bei Galerie Lafayette, das heißt wirklich ein ganzes Zentrum. Und es gab so 50, 60 Schülerinnen, die auf Müll vor die Schule waren. Und die haben da 5 Stunden verbracht und dann gesunken, Pyro und alles Mögliche. Und nebenbei so Busfahrer, die irgendwie so gehupt haben, solidarisch mit denen. Aber trotzdem das ganze Leben drumherum einfach ganz normal. Das muss man auch vielleicht sagen. Es gibt auch immer wieder Unterschied zwischen wo die Repression und wer die Repression auch trifft. Also es gibt tatsächlich so, dieses Beispiel war in ein ziemlich großes Gymnasium, wo also eher so Elite auch gehen. Außerhalb Paris, also in Banlieues, haben die Schülerinnen, die auch genauso alt als die anderen waren, auch ihren Gymnasium blockiert. Und jetzt ist die Polizei dann gewalttätig gegen den auch gekommen und haben mit LBDs und alles Mögliche jetzt in der Schulbereich dann die Intervention gemacht. Genau, also es ist halt so ein Klassen- und Rassismus-Repression. Also genau, Repression ist auch nicht das Gleiche für alle. Genau, und da sind wir so ungefähr Aber seit paar Wochen, vielleicht so 2 Wochen, gibt es eine ziemlich große Repression auf der Straße und auch außerhalb, weil ein Treffen, große Treffen von eher so ökologische Öko-Kollektiv gab es, diese Sans-Soline von Soulèvement de la Terre, eine Bewegung, die kämpfen gegen also nicht ökologische Projekte. Und da an diesem Wochenende, wo 30.000 Menschen dabei waren, gab es extrem viele Repressionen, extrem viel Gewalt. Vielleicht können wir kurz die Hörerin nochmal mit reinnehmen, was da passiert ist in Sans-Soline. Ein großes Wasserbecken soll gebaut werden, um Unternehmen den Zugang zu Wasser in der Landwirtschaft zu gewährleisten. Und es gab einen Protest mit so 20.000 bis 30.000 Menschen, die dieses Becken besetzen wollten. Und es wurde mit massivster Polizeigewalt dieses Betonbecken im Nirgendwo verteidigt, mit Blendgranaten, Tränengasbeschuss, einem Graben, der gegraben wurde, 3.000 Cops, habe ich gelesen, und ja, einfach massivsten Verletzungen, Kopfverletzungen, offene Wunden. Lisa hat es schon angesprochen, ein Mensch, der immer noch im Koma liegt, und einfach einer kompletten Eskalation dieser Gewalt. Und ich frage mich, warum war das so wichtig, dieses Betonbecken irgendwo auf dem französischen Land zu schützen mit so einer Gewalt? Also wie ordnet sich das ein, gerade in die Bewegung? Hat die Regierung so massive Angst vor den Demonstrierenden, oder was war das für ein Schachzug? Ich verstehe das nicht so richtig. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, alle stellen diese Frage für sich. Also alle stellen. Weil im November gab es schon ein Wochenende, wo das in der Nähe von Sans-Soline auch passiert ist. Und es war auch tatsächlich so eine große, sehr gute Demos, wo die Leute innerhalb dieser Becken tatsächlich da geschafft haben. Es wird mehr und mehr über Wasser und was so Privatisierung der Wasser auch ein bisschen mehr geredet. Und es hat schon einen Diskurs auch aufgebaut, und wo die Regierung da eigentlich nicht so Lust drauf hat. Und deshalb jetzt diese letzte Woche, Wochenende, innerhalb der Kontext der Bewegung. Das heißt, es gab schon Spontis jeden Abend. Es gab extrem viele Menschen in der Straße. Die Leute wollen, also sind auch müde, und also es gibt, was in der Straße passiert und was innerhalb der Öko-Bewegung passiert. Deshalb, die Polizei wussten, es gibt Chancen, dass es tatsächlich extrem groß wird, und die wollten einfach nicht, dass die Leute in diese Becken geht, weil es ist auch so ein Machtverhältnis, glaube ich. Und würdest du sagen, dass das geklappt hat, dass die Menschen jetzt eher traumatisiert sind von der Repression, oder würdest du sagen, dass durch diese Eskalation der Polizeigewalt vielleicht auch nochmal mehr Menschen sich jetzt den Protesten anschließen und es eigentlich eher so ein Backfire gegeben hat? Schwer zu sagen, aber was so innerhalb, also von meiner Perspektive, also erste Option, dass die Leute jetzt ein bisschen Ruhe brauchen, weil sie nicht mehr so richtig wissen, wohin, und es gibt schon echt so, genau, jemand, der in Koma liegt, ziemlich viele Verletzte. Und das ist schon auch schwer dann zu verarbeiten. Aber was auch zu sagen gibt, ist halt jetzt nicht dieses Wochenende, sondern so Ende April gibt es dann neue Wochenende von die gleiche Bewegung Soulèvement de la Terre, jetzt aufgerufen wieder. Und nochmal so ein bisschen der Schwenk zurück zum Thema Arbeitskampf und Streik. Wie nimmst du das wahr? Also in Deutschland beispielsweise ist ja der politische Streik verboten. Das bedeutet, dass Arbeitnehmerinnen ja eigentlich nur im Rahmen ihrer Kämpfe um andere Arbeitszeiten oder eigentlich traditionell meistens mehr Lohn kämpfen können. Wie ist das in Frankreich? Gibt es da auch innerhalb der Gewerkschaften oder der Arbeitskämpfe so eine beispielsweise soziale oder ökologische Perspektive, die so ein Event dann beispielsweise mit skandalisiert? Das ist in Frankreich möglich. Tatsächlich, also jetzt mit dieser Bewegung zum Beispiel, also mit dieser Sans-Soline und die Soulèvement de la Terre, was auch extrem beeindruckend ist, ist halt die ganze Linke, also von Gewerkschaft bis zum auch Parlamentslinke, also die NUPES, die Grünen und genau Gewerkschaft so Bauergewerkschaft, die haben sich, niemand hat sich distanziert davon. Also es gab Gewalt und Konfrontation mit der Polizei und so weiter, aber es gab extrem große Repression und eigentlich hat die Bewegung eine große Unterstützung innerhalb auch der Linke, was seit langem nicht passiert ist, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob die Leute dann trotzdem, also die Leute haben auch extrem viel gestreikt seit ein paar Monaten, deshalb ist auch schwierig zu sagen, ob dann die Leute das auch sich erlauben können, aber ich glaube schon, dass jetzt die Leute werden auch streiken oder sich mobilisieren oder in der Straße gehen mit, was gerade in San Solin passiert ist, mit den 49, also mit dieser politischen Krise. Und das stimmt schon. Ich habe schon gesagt, die Leute, also die größte Förderung sind immer noch wegen der Reformen. Aber das stimmt schon irgendwie, dass die Leute in der Straße gehen und das alles im Kopf haben. Wegen so, genau, demokratische Krise, dass sie wissen, ja, diese Regierung will uns einfach nicht hören und das ist schon, alles hängt zusammen schon. Ich bin neugierig zu sehen, ob man so richtig eine Organisation und eine Alternative finden. Also ich hoffe einfach. Ja, vielen, vielen Dank für deine Gedanken und Perspektiven, die du mit uns geteilt hast. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, was dir vielleicht noch gefehlt hat? Ich glaube nicht, aber ich bedanke euch auch, das Fragen zu stellen und Interesse auch zu zeigen, was auch extrem wichtig ist. Ich glaube, es gab auch tatsächlich Solidarität von außerhalb Frankreich, die auch gezeigt wird. Ich weiß, so in Belgien oder in Spanien, in Italien wurde auch ein paar Wochen in einige Fabrik auch in Solidarität mit Frankreich gestreikt und das finde ich auch immer extrem beeindruckend. Dann verabschiede ich mich und wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Heraus zum anarchistischen 1. Mai. Nach dem Motto, es gibt keinen Frieden im Kapitalismus, für die soziale Revolution, lädt auch dieses Jahr das anarchistische Netzwerk Dresden alle Interessierten zur kämpferischen Demonstration ein. Die Demo startet 13 Uhr am Wettiner Platz und endet am Mathesischen Brunnen, wo es anschließend ein kleines Programm aus Infoständen, Redebeiträgen, Workshops und natürlich veganen Snacks geben wird. Der 1. Mai steht seit jeher für die Solidarität mit den ArbeiterInnen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Solidarität mit denjenigen, die sich dem Imperialismus in seinen verschiedenen Formen in den Fabriken, Büros oder sogar Waffen entgegenstellen müssen. Unser Kampf wird nicht aufhören und wir werden nicht nur den 4-Stunden-Tag für alle erreichen, sondern das Ende des Kapitalismus. Es gibt keinen Frieden im Kapitalismus. Das ist der Aufruf einiger AnarchistInnen aus Dresden. Lasst uns gemeinsam unsere Forderungen auf die Straße tragen und für eine gerechtere Welt kämpfen. Feindliche Stürme durchtosen die Lüfte, drohende Wolken verdunkeln das Licht. Mag auch Gefängnis und Tod uns erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen schwarz und rot. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. Die Fahnen des Sieges der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. Das war die Aprilsendung des Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Danke, dass ihr zahlreich eingeschaltet habt und uns zuhört. Ich hoffe, wir sehen uns alle am 1. Mai tatkräftig und solidarisch natürlich. Und wenn ihr die Folge nochmal nachhören möchtet, könnt ihr das bei a-dresden.org oder auch bei freie-radios.net